Ach, der Degenhardt. Sie gibt's auch noch. Sagen Sie mal, sind Sie nicht fix und foxy nach dem Zusammenbruch? Das hätten Sie wohl nicht gedacht, mal ehrlich. Und zwar mit einem Winseln, wie es der Springer prophezeit hat. Den wollen Sie enteignen. Wissen Sie das noch? Doch wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Doch wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Das hat der gute Onkel aus dem Osten gut gesagt. Herrgott nochmal, dass die das drüben erst so spät begriffen haben. Dass so der Laden nur noch läuft hier mitten in Europa. Die Warenhäuser voll, die Grenzen frei. Genügend Angebote aus der Sinn- und Unsinnproduktion. Für jeden Potten Deckel. Und im Übrigen, der Geldhahn regelt alles. Und wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Und wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Das habe ich Ihnen damals schon gesagt, bei einem Bier nach Brockdorf. Erinnern Sie sich noch? Zuletzt nochmal auf der Beerdigung von Rudi Schulte. Da drüben habe ich gesagt, da lässt doch keiner mehr ein Furz für eure Ideale. Da zählt nur eines noch, der goldene Westen. Und der lockt und lockt, und das ist Wahrheit, das ist Pravda und ist das Sicherheitsproblem. Und wenn die Führung das nicht rafft, den Mainstream lenken, die Mehrheitsmeinung steuern, dann ist der Ofen aus. Da kann der beste Dienst der Welt, ob Stasi, KGB, ob CIA oder auch wir, der kann da nichts mehr machen. Denn wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Denn wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Aber die Macht, sich so ganz einfach aus den Händen nehmen lassen, von ein paar Leuten ohne Waffen, nur mit Kerzen in der Hand, das ist ja wohl ein Witz. Da haben wir ganz anders reagiert, obwohl es da gar nicht mal ums Eingemachte ging. Erinnern Sie sich noch? Startbahn West, Wackersdorf, Sie waren ja dabei. Ja, ja, ja, das weiche Wasser bricht den Stein. Oder wie wir vom Dienst die Friedensfreunde parodierten. Die harte Hand schafft doch den weichsten Schwanz. Und wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Und wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Und harte Zeiten kommen jetzt. Kakerlaken aus dem Osten und dem Süden krabbeln an und wollen an unser Brot und Speck. Da hat sich's ausgeweichelt. Und dazu weht ein scharfer Wind von rechts, wie eigentlich seit eh und je in diesem Lande. Und wenn's mal anders weht, das sind nur Episoden. Und wenn ich Ihnen raten soll, entweder tritt gefasst oder Sie ziehen sich ganz warm an. Denn wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Denn wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Denn wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Denn wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben.